Schwarze E-Coupé und weißer Wein. Wollen beide frei, aber nie alleine sein. Sie will ein Junge von der Street, hab die Karte zu der Suite. Sieh mich aus, solange sie liegt. Sie wacht auf von all dem Weed, bis der Feuermelder piept. Die Geräusche sind kein Beat, nur für einen nach verliebt. Zum Lied geraubt, sie lacht und zieht sich aus. Sie sagt, sie liebt mich nicht, sie sagt, sie hat noch nie geliebt. Schwarzer E-Coupé und weißer Wein. Wollen beide frei, aber nie alleine sein. Das Ganze ist gar nicht so schwer. Sie hat ein eiskaltes Herz und Indianer kennen keinen Schmerz. Deshalb ist alles gechillt. Ein Rockstar ist das, was sie will. Ich passe genau in das Bild. Apache. Sie will ein Junge von der Street. Hab die Karte zu der Suite. Sieh mich aus, solange sie liegt. Sie wacht auf von all dem Weed, bis der Feuermelder piept. Die Geräusche sind kein Beat, nur für einen Affe lebt. Zum Weed geraubt, sie lacht und zieht sich aus. Sie sagt, sie liebt mich nicht, sie sagt, sie hat noch nie geliebt. Gregor zum Weed.